Und wenn Ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, ist Ihre Beweisgrundlage nur, dass Sie sagen, bringt unsere Väter herbei, wenn ihr wahrhaftig seid.